Ja, nach Spanien reisen viele Europäer, nur wegen Sonne und Wasser und Wein. Einer später, doch der andere umso eher, fährt Richtung Spanien und packt die Koffer ein. Den Regenmantel lassen wir zu Haus. In Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Hey, viva España! Der Himmel weiß, wie sie das macht. Hey, viva España! Die Gläser, die sind voller Wein. Hey, viva España! Und jeder ist ein Matador. España, por favor. Ja, es fesselt dich der Klang der Kastagnetten und der Flamenco, der lässt dich nicht mehr los. Wenn wir so etwas bei uns zu Hause hätten, dann wäre der Urlaub zu Hause grandios. Doch alle Theorie hat keinen Sinn. Im Sommer fahren wir alle wieder hin. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Hey, viva España! Der Himmel weiß, wie sie das macht. Hey, viva España! Die Gläser, die sind voller Wein. Hey, viva España! Und jeder ist ein Matador. España, por favor. Schaust du träumend nachts um 12 aus deinem Fenster? Ja, dann sieht Spanien mehr als verzaubert aus. Denn es schleichen dort anstelle der Gespenster die Caballeros mit Gitarre um das Haus. Dann hört man Serenaden überall, so wie auf einem Schlagerfestival. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Hey, viva España! Der Himmel weiß, wie sie das macht. Hey, viva España! Die Gläser, die sind voller Wein. Hey, viva España! Und jeder ist ein Matador. España, por favor.